Yeah. Jetzt kommt meine Zeit und der Rest kann gehen. Kompromisslos, ich fick deine besten 10. Du willst weg, doch wohin bloß? Keiner ist geblieben. Man hat Feinde, man hat Freunde, man hat Höhen, man hat Tiefen. Es geht rein in den Q7, raus in die Welt. Mich konnte keiner hier besiegen, Junge, außer mir selbst. Ich sehe finstere Gestalten, wie sie singen. Er ist guter Junge und wir schleifen unsere Klingen. Jede meiner Feinde geht es an den Kragen. Sie können mich nicht leiden, doch müssen mich ertragen. Ein Dorn in ihrem Auge, Spiegel ihrer selbst. Sag, woher kommt der Glaube, dass du niemals wieder fällst? Fick auf Ruhm, fick auf Geld, Junge, das hier ist für immer. Warum du so behindert bist, kein blassen Schimmer. Damals mit der MPC nachts in meinem Zimmer. 2 Dekaden später bin ich Macher und Erfinder. Egal wo ich bin, keine Konkurrenz. 20 Jahre King und Millionen von Fans. Man kann es weder sehen noch berühren, lediglich spüren. Die ganze Galaxie gehört mir, denn wo immer ich auch bin, ob hier oder dort, nichts, was im Ansatz so wiegt wie mein Wort. Sowas kann man weder sehen noch berühren. Sie reden von mir, bevor sie ihr Leben verlieren. Der Mythos. Ich hab gesagt, dass ich kein Rapper bin. Ihr wollt connecten, doch ich steche mit dem Schmetterling. Der Weg des Kriegers ist kein Satz, sondern alles, was ich hab. Deshalb kommen wir zu dir und ficken dich in deiner Stadt. Ob bei Tag, ob bei Nacht, 24 Stunden Drama. Ich lehne mich zurück, denn dich ficken wird das Karma. Sony Black Katana, Ticket ins Nirvana. Du bist ein Choleriker, mach mich auf Dalai Lama. Junge, sieh dich vor, es geht zum Bordstein zurück. Hat dein Wort kein Gewicht, weißt du, auf Fall gesitzt. Es ist Sodom und Gomorra, heute ist wieder Stichtag. Ich bring ein Album, ihr geht unter wie die Bismarck. Yeah, deine Leute alles Platzpatron. Meine Männer halten Stand wie ein Bataillon. Sie suchen Schutz, doch vergebens, nur Schmutz, wenn sie reden. Lass sie, Mann, ich mach das bis zum Schluss meines Lebens. Egal wo ich bin, keine Konkurrenz. 20 Jahre King und Millionen von Fans. Man kann es weder sehen noch berühren, lediglich spüren. Die ganze Galaxie gehört mir, denn wo immer ich auch bin, ob hier oder dort, nichts, was im Ansatz so wiegt wie mein Wort. Sowas kann man weder sehen noch berühren. Sie reden von mir, bevor sie ihr Leben verlieren. Der Anfang vom Ende, Mythen und Legenden. Tüte voller Geld oder Blüten in den Händen. Alles wirkt so seltsam, wie das Blatt sich wendet. Junge, du kannst stolz sein, keine Zeit verschwendet. Lass die Penner liegen, erschossen im Regen. Sie hat mich geliebt, ich genoss ihren Segen. Und jeder Parasit, der jetzt kommt und will reden, entleer das Magazin, kein Schuss geht daneben. Heavy Metal Payback, AK und MG entsichert. Frank Costello, Unterweltpremierminister, fressen und sterben. Ich lächle im Herzen, dein Problem war es nie vergessen zu werden. Sony, Elektro, Ghetto, seit 2013, verflucht sei der Echo, schieß in jede Richtung. Nord, West, Süd, Ost, komm dich erwürgen wie Pythons, der Mythos Bushido. Egal wo ich bin, keine Konkurrenz. 20 Jahre King und Millionen von Fans. Man kann es weder sehen noch berühren, lediglich spüren. Die ganze Galaxie gehört mir, denn wo immer ich auch bin, ob hier oder dort, nichts, was im Ansatz so wiegt wie mein Wort. Sowas kann man weder sehen noch berühren. Sie reden von mir, bevor sie ihr Leben verlieren. Der Mythos.